Guten Abend. Guten Abend. Ja, richtig erkannt, wir sind Vollmilch. Haben 5 Jahre Pause gemacht, hier sind wir wieder. Ich brauche meine Stimme bitte ein bisschen lauter hier vorne. Danke.